Vor einer Stunde kam die überraschende Meldung. Gregor Gysi ist vom Amt des Berliner Wirtschaftssenators zurückgetreten. Nach eigenen Angaben zieht der PDS-Politiker damit die Konsequenz daraus, dass er als Bundestagsabgeordneter dienstlich erworbene Bonusmeilen für private Flüge genutzt hat. Das war ein Fehler, den ich mir nicht verzeihen will, so Gysi in einer ersten Stellungnahme. Damit hat die Auseinandersetzung um Lufthansa-Rabatte ihr bisher prominentestes Opfer gefordert. Zu Recht? Hören Sie dazu die Ansicht von Ernst Ehlitz. In Deutschland herrscht Wahlkampf. Arbeitslosigkeit, ein neuer Krieg gegen den Irak, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Staatsquote, Steuerreform. All das ist plötzlich kein Thema mehr. Denn der gemeine Bundestagsabgeordnete oder Minister sitzt in seinem Büro und brütet über den etwas unübersichtlichen Meilengutschriften der deutschen Lufthansa, die ihm monatlich zugehen. Dass Fliegen so gefährlich sein kann, das haben wir vor ein paar Tagen noch nicht gewusst. Und Gysi hat es jetzt erfahren. Es ist schon ein bemerkenswertes Zeichen für das politische Bewusstsein in Deutschland, dass der Mann nicht wegen seiner unrühmlichen Vergangenheit, sondern wegen einiger Verfehlungen im aktuellen Luftverkehr sein Amt zur Verfügung gestellt hat. Irgendwie sind da die Maßstäbe total durcheinandergekommen. So verquer und so lächerlich ist Deutschland im Wahlkampf. Denn Gegenstand der Wahlkampfberichterstattung wird auch der Geburtstagsflug des Abgeordneten Noke oder ein Aktenkoffer des Umweltministers. Gegenstand der Wahlkampfberichterstattung ist die mehrfach abgesoffene Batterie in Westerwelles Guido Mobil und der Fehlschuss des Kanzlerkandidaten, der statt einer Torwand bedauerlicherweise den Kopf einer Wählerin traf. Für seriöse Medien wird es schwer, über einen Wahlkampf zu berichten, der sich selber kaum noch ernst nimmt. Die beherrschenden Wahlkampfthemen sind Entertainment und Raffgier. Nun gibt es in Deutschland gute Anlässe, bei denen die Raffgier derjenigen, die ohnehin schon viel haben, nach öffentlicher Darstellung ruft. Der Abstand zwischen zweistelligen Millionenbeträgen, die geschassten Managern hinterhergeworfen werden und dem Arbeitslosengeld für entlassene Arbeitnehmer, ist auf jeden Fall obszön. Die Buchhonorare für Politiker, selbst der günstige Kredit für den sparsamen Schwaben Özdemir oder ein Flug mit der Lufthansa sind dabei im unteren Bereich der Empörungsskala besser aufgehoben als ganz oben. Journalisten stehen als Ankläger immer in der ersten Reihe. Wer gegenüber anderen kritisch ist, und das gehört zum Journalistenberuf, muss zumindest zu 50% auch selbstkritisch sein. Es gab in letzter Zeit durchaus Medienskandale, die größer waren als die interfraktionelle Privatnutzung von Bonusmeilen. Etwa die infame Art, mit der Helmut Kohl für den Selbstmord seiner Frau mitverantwortlich gemacht wurde. Oder die tagelange publizistischen Hasstiraden gegen eine Stadt, die ohne jeden Beleg als Mörderstadt dargestellt wurde, Sebnitz. So bleibt die Frage, ob es immer die Richtigen sind, die sich als Wahrer von Sitte und Anstand aufplustern, selbst wenn man Gysi dadurch endlich losgeworden ist. Aber der ist vielleicht sogar ganz erleichtert, nicht länger Wirtschaftssenator einer total bankrotten Stadt sein zu müssen. Ebenso interessant wie eine öffentlich vorgebrachte Beschuldigung ist immer auch der Weg, auf dem sie in die Öffentlichkeit gelangt. Die Information über Scharpings Hunzinger-Konto wurde für 200.000 Euro auf dem Schwarzmarkt angeboten. Wie viel der Stern letztlich dafür bezahlt hat, bleibt sein Geheimnis. Auch die Information über die Bonusmeilen der Abgeordneten muss von Eingeweihten stammen, die jede Gelegenheit gehabt hätten, die Betroffenen frühzeitig darauf hinzuweisen, dass ihr Verhalten fragwürdig ist, auch bei Gysi. Aber das wurde nicht getan. Da mag mieser Charakter die Ursache gewesen sein oder einfach die Raffgier, für eine solche Information von den Medien Geld zu kassieren. Wenn wir schon für den gläsernen Abgeordneten und für die Offenlegung seiner Einkünfte und Ausgaben sein sollen, dann hätten wir auch gern offengelegt, ob und wie viel Geld diesen Kleinkriminellen für ihre Informationshehlerware gezahlt wurde. Übrigens, da wir schon beim Offenlegen sind, der Kommentator ist im Besitz einer Lufthansa-Senator-Card und nutzt seine Bonusmeilen dienstlich und geht davon aus, dass alle Kollegen, die jetzt das Fehlverhalten von Abgeordneten geißeln, noch nie einen Vorteil aus ihrer Journalistenexistenz gezogen haben. Aber darüber liegt der gnädige Schleier des Datenschutzes.